Freundschaft von Mein blaues Buch von Hermann Löns. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Freundschaft. Als du mir gabst die Bruderhand, da war es grüner Mai. Der Wind pfeift auf dem Stoppelland, die Freundschaft ist vorbei. Bei Finkenschlag und gelbem Wein trankst du mir Schmollis zu. Wir wollen treue Brüder sein, die Hand auf du und du. Jetzt heult der Wind sein Herbstgedicht, dürr Laub tanzt auf dem Sand. Du siehst mir ruhig ins Gesicht und hebst zum Schuss die Hand. Ende von Freundschaft.